Hier ist das Freie Radio für Stuttgart mit der Inforedaktion. Heute sendet die Gruppe Emanzipation und Frieden mit dem Thema Fußball als Ideologie. Einwürfe zur gegenwärtigen Fußballkultur. In den folgenden 60 Minuten hören Sie einige mündliche Einwürfe zur gegenwärtigen Fußballkultur. Diese sind angesichts der Komplexität der sozialen Rolle des Fußballsports und der Kürze der Zeit durchaus fragmentarisch. Sollte das ein oder andere Ihre Aufmerksamkeit wecken, dann sehen Sie in Kürze auf unserer Homepage www.emanzipationundfrieden.de nach den Literaturempfehlungen, die der alsbald veröffentlichte Flyer zum Thema Fußball enthält. Viel Spaß mit der Sendung. Liebe Radiohörerinnen und Hörer, liebe Fußballfreunde und Feinde. In wenigen Tagen wird im Soccer City Stadion von Johannesburg, Südafrika, die Fußballweltmeisterschaft der Männer angepfiffen. Grund genug, der beliebten Ballsportart kritisch auf die Füße zu schauen. Denn Fußball ist mehr als bloße Unterhaltung. Silvio Berlusconi hat das eindrucksvoll gezeigt. Bekannt für sein ganz eigenes Demokratieverständnis ist er seit 1986 Besitzer des AC Mailand. Berlusconi machte den damals maroden Club mit seinem Privatvermögen zu einer europäischen Spitzenmannschaft. Die Popularität der Sportart nutzend, konnte er sich so der Öffentlichkeit als Organisator und Sanierer präsentieren. Die permanente Medienpräsenz im Fußballkontext, begünstigt durch den Besitz verschiedener Zeitungen und Fernsehsender, steigerte seine landesweite Popularität und verhalf ihm schlussendlich zum Amt des italienischen Ministerpräsidenten. Der Stellenwert der Sportart in der Gesellschaft kann nur erahnt werden. Fußball ist überall. Fußball ist Werbung für Gesichtspflege und Brotaufstrich. Fußball ist ein öffentlicher Torwartsuizid und die Leistungsschau von Athleten. Fußball ist Bratwurst mit Bier aus dem Becher oder Champagner mit Häppchen in einer eigenen Loge. Fußball sind Tote bei Tribüneneinstürzen, Schlägereien oder an Herzversagen. Fußball sind Millionen Euro teure Spieler, die von Hartz-IV-Empfängern gefeiert werden. Fußball ist Unterhaltung, Zeitvertreib, Ablenkung und Religion. Fußball ist was für Kerle, Fußball ist was für Frauen. Fußball ist für alle da, Fußball ist bunt und rassistisch. Fußball ist Lebensinhalt und Lichtblick. Fußball ist mehr als nur eine Ballsportart. In den nächsten Minuten werden wir einige dieser Aspekte näher erläutern und einen Überblick zum Thema geben. Uns ist bewusst, dass jeder einzelne Punkt eine Sendung wert ist. Die Ausführungen sind folglich als Denkanstöße zu verstehen. Viel Vergnügen. Fußball ist Sport und Sport ist ein soziales Phänomen, welches heute dem Teil der Gesellschaft zugerechnet wird, das man bestialisch Freizeit nennt. Verschiedene Spiel- und Wettkampfformen gibt es zwar schon lange. Vorläufer dessen, was heute unter dem Begriff Sport firmiert, sind etwa Kampfspiele oder Fruchtbarkeitsrituale in vorindustriellen Gesellschaften. Doch das Wesen des Sports lässt sich erst mittels des Begriffs der Freizeit fassen. Die Freizeit impliziert bereits den Begriff nach ihr Gegenteil, von dem sie abhängig ist und der sie ohnmächtig ausgeliefert ist, nämlich die nicht-freie Zeit, also Arbeit. Der Charakter der Freizeit und damit des Sports ist eng an das Wesen der kapitalistischen Gesellschaft gebunden, deren Denkform und Verhaltensweisen die Ausrichtung der Freizeit bestimmen. Und das nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich. Inhalt und Dauer der Freizeit hängen vom Stand der Produktivkräfte ab. Die Länge des Arbeitstages bestimmt zugleich die Länge der Freizeit. Die Mühen der Arbeit, die Zumutungen an Subjekt durch die Arbeit und die Ermüdung des Einzelnen durch den Arbeitsalltag beeinflussen den Inhalt der Freizeit. Freizeit hat primär die Aufgabe, die Arbeitskraft wiederherzustellen, um reibungslos im Produktionsprozess zu funktionieren. Die Notwendigkeit zur Reproduktion in der Freizeit bestimmt diese zur Gänze. Dafür sorgen die unpersonalen Verhältnisse selbst, ganz ohne Peitsche und ganz ohne Aufseher. Nicht unmittelbarer Zwang sorgt dafür, sondern verinnerlichte Arbeitsmoral und die Schwierigkeit, ohne Geld nicht überleben zu können. Wer der ermüdenden Routine des Arbeitstages und dem Konkurrenzdruck ausgesetzt ist und wem dabei die permanente Angst vor der eigenen Überflüssigkeit und Ersetzbarkeit im Nacken sitzt, vermag in seiner freien Zeit nichts als passive Abspannung oder stumpfsinnige Unterhaltung zu ertragen, wie sie die Kulturindustrie zu bieten hat. Die stumpfe Unterhaltung am Abend wird gesucht von denen, die dem entfremdenden Arbeitsprozess entkommen wollen, nur um ihm am nächsten Tag wieder gewachsen zu sein. Jene, die nicht einmal mehr selbst aktiv Fußball spielen, sondern sich selbst zum Zuschauer degradiert haben, folgen oftmals nur noch den immer gleichen Mustern und Bildern, die die fußballumfassende Kulturindustrie erzeugt. Die Passivität und die Unterordnung unter Herrschaft, die sich in Produktion kleidet, setzt sich in der Freizeit fort. Alexander Mitscherlich konstatiert bereits in den 80er Jahren: Die Zuschauer bewundern die Schwerelosigkeit, mit der die Spieler den Fußball bewegen, weil sich darin eine Identität spiegelt, die ihnen die Konkurrenzgesellschaft zutiefst eingeprägt hat, nämlich die mühelos vorgetragene Hochleistung. Zitat Ende. Das herrschende Leistungsprinzip, wie Marcuse das spezifische Realitätsprinzip der kapitalistischen Gesellschaft nennt, setzt sich in der Freizeit fort. Die Bedürfnisse und Anforderungen der Arbeit bestimmen die Einrichtung der Freizeit. Dieses Phänomen lässt sich als Verdopplung der Arbeit bezeichnen. Sport ist nicht das andere der Gesellschaft, sondern bloße Apologetik und Affirmation der bestehenden schlechten Verhältnisse. Fußball, so sagt man gerne, und nebenbei bemerkt, die Sprache gibt hierfür Belege, Fußballtempel, ins Stadion pilgern, heiliger Rasen, etc. etc. Fußball, so sagt man gerne, sei Ersatzreligion. Doch bereits Religion ist Ersatz, Ersatz für die Verwirklichung eines besseren Lebens. Dem Anschein nach, der Form nach, ist Fußball heute das, was Religion früher war. Die Menschen pilgern weniger in die Kirche, mehr dafür ins Stadion. Jedoch, und es fällt schwer, das zuzugestehen, hat die Religion noch mehr für sich als der Fußball. Denn, so schreibt Marvin Klader in Anlehnung an Karl Marx, das religiöse Elend sei in einem Ausdruck des wirklichen Elends und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Der Fußball hingegen protestiert nicht. Er verdoppelt blind, anspruchslos. Aber beide, Fußball und Religion, scheinen gleichermaßen Trost zu spenden, diejenigen, die an sie glauben, gleichermaßen zu trösten und zu vertrösten. Doch auch dieser Schein trügt. Zwar trösten beide auf eine gewisse Art und Weise, aber der religiöse Glaube will Trost spenden gegen die Härten des Realitätsprinzips, also gegen sie, während der Glaube an Fußball jene Härten idealisiert, fordert und fortsetzt. Schon der Begriff des Sports distanziert sich von dem des Spiels. War Fußball ursprünglich das Spiel der Oberschicht in England, wurde daraus schnell mit Unterstützung von Pfarrern und Unternehmen während der Herausbildung der modernen kapitalistischen Gesellschaft der Sport der Arbeiterklasse. Diese wurde damit ein Ventil für angestaute Aggressionen und gleichzeitig verinnerlichten die Massen den Sportsgeist wie Disziplin, Härte, Teamgeist und Anstrengung. Das Dribbling mit dem Ball, das in der Entstehungszeit des Fußballs das Herzstück des Fußballspiels war, zu der Zeit also, als Fußball noch eher den Charakter eines Spiels hatte, ist heute nur dann anerkannt, wenn es letztlich effizient ist, das heißt zum Torerfolg führt. Anderenfalls wird es mit dem vernichtenden Stempel der brotlosen Kunst versehen. Selbst dieses Element, also des Dribblings, selbst dieses Element individuellen Ausdrucks ist heute Effizienzzwängen unterworfen. Die Entstehung des Sports und seines Ideals im Gegensatz zum Spiel korrelieren wie die Freizeit mit der Entstehung des bürgerlichen Zeitalters. Fußball ist nicht nur unmittelbar vom Kapitalverhältnis durchdrungen, Stichwort Kommerz, sondern gerade auch mittelbar. Nämlich als Verlängerung der Arbeitswelt, die sich als Verdopplung der kapitalistischen Verhältnisse inklusive ihrer psychischen Zwänge und leiblichen Qualen bezeichnen lässt. Im Fußball reproduzieren sich Elemente der Arbeit in anderer Gestalt, sichtbar und unsichtbar, bewusst und unbewusst, bei Fußballern ebenso wie bei Zuschauern. Dass Fußball und Arbeit Antagonismen sind, ist bloßer Schein. Schon die Zuschauer, welche zu Konsumenten degradiert sind und sich degradieren lassen, erliegen dem Schein der Mühelosigkeit von Ballstaffetten und atemberaubenden Tempodribblings. Doch die scheinbare Mühelosigkeit ist in Wahrheit zumeist Resultat jahrelanger psychischer und physischer Zurichtung, monotonem Training und qualvoller Entsagung. Ganztagstrainingspläne, Ernährungspläne, Schlafpläne, Disziplin, Überwindung von Unlustgefühlen, Verdrängung von Schwäche und Angst, Konkurrenzdruck etc. bei gleichzeitiger Verinnerlichung rigider Moralvorstellungen und Leistungszwänge. Den letztlich zugerichteten Subjekten wird vermittelt, du bist nichts, deine Leistung ist alles. Oder du bist nichts, deine Mannschaft ist alles. Die Betonung der Körperlichkeit des Sports enthält scheinhafte Elemente. Sport ist weniger Ausdruck eines körperlichen Lustempfindens, also einer nicht auf Genitalien fixierten Sexualität, einer Sexualität im umfassenden Sinne, als vielmehr Unterdrückung des Lustprinzips, also der eigenen Sexualität. Statt den eigenen und andere Körper als Objekte der Lust zu entdecken, lenkt der Sport von jenen ab, indem er zur Bewegung rekrediert, zur Abrufung von Leistung, Anpassung, Verinnerlichung von Teamgeist und Denunziation von Faulheit und Muße. Nicht Lust an sich steht im Mittelpunkt. Realisierung von Lust, Zulassen von Faulheit und das bloße sich treiben lassen von der eigenen Fantasie gelten dem Sportbewusstsein als verachtenswert. Und das aus gutem Grund. Die Realisierung der eigenen Lust- und Unlustgefühle würde die Reproduktion der Arbeitskraft gefährden und so das System in Frage stellen. Entsprechend müssen diese Gefühle ausgeschlossen und sanktioniert werden. Stattdessen wird im Sport der Körper geschult und gezüchtigt für die reibungslose Eingliederung des Körpers und des Geistes in die herrschenden Verwertungszusammenhänge. Neben der Verdopplung der Arbeitswelt durch den Fußball hat dieser die Funktion, die Entsagungen und Zumutungen zu kompensieren, denen die Einzelnen unter kapitalistischen Verhältnissen und hier vor allem in der Arbeitswelt ausgesetzt sind. Fußball soll entschädigen. Doch mit was kann der Fußball eigentlich entschädigen? Dass Fußball und Fansein entschädigen, müsste nach den Ausführungen über den Fußball als bloße Verdopplung der Arbeit verwundern. Die Verdopplung kann so total also doch nicht sein. Entschädigung bietet der Fußball auf zweifache Art und Weise, nämlich für aktive Fußballer und für die Zuschauer bzw. Fans, wobei uns hier insbesondere letztgenannte Gruppe interessiert. Zunächst zu den Fußballern. Für Fußballer bietet der Fußballsport Freiräume und Freiheiten, die so in der Arbeitswelt nicht existieren. Ständiger Wechsel von Spannungsaufbau und Spannungslösung, rasche Tempoveränderungen, Unwägbarkeiten bei Mitspieler, Gegenspieler und manchmal am eigenen Fuß, etc. Es sei hier auf die Spekulation von Gerhard Vinay hingewiesen, in der besondere Aufmerksamkeit dem Spielen mit dem Fuß statt mit der Hand gewidmet wird, welche doch eigentlich nahe liegen würde, lässt sich mit der Hand durch die Koordination wesentlich vereinfachen. Während Arbeit primär mit den Händen gemeistert wird, wird nach der Arbeitszeit beim Fußballspiel die Hand tabuisiert und stattdessen die Aktivität von den Händen auf die Füße gelenkt. Fußball schafft also in gewisser Hinsicht eine körperliche Distanz zur Arbeit. Vinay wirft die Frage auf, Zitat, war der Fußballsport in seinen Anfängen besonders bei der Jugend der Oberschicht populär, weil er Distanz zur proletarischen Handarbeit ausdrückte? Und faszinierte er später vor allem die mit den Händen arbeitenden Massen unbewusst durch das Versprechen, Distanz zu ihrer leidvollen Arbeit zu schaffen? Die Antwort sei dahingestellt. Die Frage, welche Entschädigungen der Fußballsport für die breite Masse, nämlich die Zuschauer, anbietet, interessiert im Folgenden und sie verweist, wie wir sehen werden, auf den Zusammenhang von Fußball, Identität und Nationalismus. Fußball ist nicht nur Spiel. Fußball ist Ideologie. Seine große Beliebtheit lässt sich nicht aus der Liebe zum runden Leder und seinen einzigartigen Regeln erklären. Fußball stiftet Identität. In der kapitalistischen Gesellschaft sind Menschen gefangen in einem Spannungsfeld, das in einem für das einzelne Individuum unlösbaren Konflikt mündet. Die Einzelnen leben entfremdet, das heißt, nicht sie herrschen und bestimmen über die Einrichtung der Gesellschaft, sondern sie werden beherrscht von abstrakten Verhältnissen und damit zum ohnmächtigen Anhängsel der warenproduzierenden Dynamik degradiert. Diese, die Verhältnisse, sind nicht an den Bedürfnissen der Menschen, sondern an den Erfordernissen der Verwertung des Werts, also der Kapitalverwertung, ausgerichtet. Unbewusst, sozusagen hinter ihrem Rücken, produzieren und reproduzieren die Einzelnen die bestehenden Verhältnisse und deren stumme Zwänge immer und immer wieder. Ohne Rücksicht auf die innere Natur des Menschen, auf seine wahren Bedürfnisse und seine freie Entfaltung jenseits von äußeren und verinnerlichtem Zwang, folgen die Einzelnen dem stummen Zwang der ökonomischen Verhältnisse, der ihnen unabänderlich erscheint und eben darin besteht, dass sie auf ihre Relevanz im Verwertungsprozess reduziert werden. Dass die Verhältnisse nicht so sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen, ist nicht ohne Reflexion zu erkennen. Schließlich scheint der Lohn der gerechte Preis für die Arbeit zu sein. In Wirklichkeit ist er es nur für die zu Ware geronnenen Arbeitskraft. Die Differenz, die sich im Mehrwert wiederfindet, wird gar nicht erst wahrgenommen. Stattdessen erfahren die Einzelnen den gesellschaftlichen Zwang und die Gleichgültigkeit der herrschenden Verhältnisse als Unsicherheit und Existenzangst. Ihr Leben ist überwiegend prekär. Entlassungsangst, Versagensängste, Konkurrenzdruck und die insgeheime Ahnung von der eigenen Überflüssigkeit und Austauschbarkeit in der Arbeitswelt wie im Sport treiben die Individuen um. Die Aufgabe der Selbsterhaltung ist dabei den Individuen überantwortet. Sie müssen sich verkaufen, um sich zu reproduzieren. Jene Selbsterhaltung findet jedoch in einem gesellschaftlichen Rahmen statt, der den Einzelnen äußerlich ist, irrational, der zufällig erscheint und der eigenen Gesetzen, nämlich denen des Werts oder, salopp gesagt, denen des Marktes, folgt. Dieser Konflikt ist individuell nicht zu lösen. Er beschädigt die Einzelnen. Sie sind gezwungen, sich narzisstisch aufzuwerten. Das heißt, Triebenergie auf sich statt auf andere zu richten. Diese Unmöglichkeit von Empathie und Solidarität der Einzelnen umschreibt Adorno als Kälte des bürgerlichen Subjekts. Die ständigen Entsagungen und Zwänge des Alltags, Existenzunsicherheit und Zumutungen kränken das Individuum permanent. Es fühlt sich abhängig und ohnmächtig. Während jedoch der Arbeitsplatz Gehorsamkeit und Unterordnung unter dem Produktionsprozess erfordert und heteronom ist, verlangen Markt und Konkurrenz kontinuierliche Selbstbehauptung und Autonomie. In diesem Spannungsfeld aus Kränkung einerseits und Notwendigkeit zur Selbstaufwertung andererseits kann der Einzelne keine eigene Identität aus sich heraus ausbilden. Die narzisstische Überhöhung muss extern geleistet werden, nämlich durch die Identifikation mit Kollektiven. Hier kommen wir zurück zum Fußball und seinen Zuschauern. Die Identifikation mit einem lokalen Verein oder einer Nationalmannschaft bietet dem beschädigten Subjekt jene psychischen, narzisstischen Gratifikationen, die die zuvor beschriebene seelische Deformierung kompensieren können. Und Kompensation heißt hier Schiefheilung. Weil nicht die Gesellschaft als solche hinterfragt und ihre Zwangsmechanismen bekämpft werden, die für die Beschädigung der Einzelnen und ihre Entsagungen verantwortlich sind. Fußball ist der Kitt einer schlecht und falsch eingerichteten Gesellschaft, der gesellschaftliche Verhältnisse zugleich verdoppelt, also nicht das andere der Leistungsgesellschaft darstellt, sondern nur dessen Ausweitung auf den Bereich der Freizeit und für Entsagungen und Zumutungen entschädigt. Um erneut mit Gerhard Winay zu sprechen: Die Atomisierung der Gesellschaft durch sich verstärkende Konkurrenz und Ausgrenzung, die zunehmende Anonymität des sozialen Getriebes und die Undurchschaubarkeit entfremdeter Verhältnisse erfahren eine Kompensation durch den emotional sehr stark besetzten Zusammenhalt, den die gemeinsame Fußballbegeisterung suggeriert. Die Identifikation mit einer erfolgreichen Mannschaft erlaubt denen, die sonst in den Rivalitätskonflikten des Alltags zu den Verlierern gehören, die Feststellung: Wir haben gewonnen. Zitat Ende. Die kollektive Identifikation mit Mannschaften und ihren Stars stiftet nicht nur Gratifikationen durch die Leistung der sportlichen Akteure selbst, die recht unumwunden für die eigene gehalten wird, sondern die Selbstüberhöhung wird auch möglich durch die Identifikation der Massen untereinander. Die Einzelnen fühlen sich verbunden, identisch, auch wenn sie eigentlich völlig fremd und sich gar Konkurrenz im Alltag sind. Fan sein entschädigt für das ungelebte Leben. Fußballfan sein und Nationalismus besitzen gesellschaftlich dieselbe Funktion. Was sich auch dieses Jahr zur WM wieder beobachten lassen wird: Die Höhepunkte des Fußballs sind nationale. Nicht das Spiel als solches kann primär Begeisterung entfachen, sondern erst die Unterordnung des Spiels unter nationale Befindlichkeiten. Schon die Parolen "Fußball verbindet" oder "Fußball fördere die Integration" im Rahmen der WM, aber auch im Rahmen lokaler Vereine, ist absurd. Die affektive Besetzung der eigenen Mannschaft oder der Mannschaft, die für die eigene gehalten wird, insbesondere des eigenen Nationalteams, lässt das Fußballstadion gerade zum Ort von Ausgrenzung und Feindbildern werden. Regelmäßig ein Schlachtfeld im wörtlichen Sinn. Zugestanden und im Rahmen der Sendung nur angedeutet werden kann jedoch die Wandelbarkeit des Nationalismus. Derjenige der WM 2006, der sich so bunt und friedfertig gab, ist sicherlich ein anderer als noch derjenige vor 20 oder 30 Jahren. Die zunehmende Kapitalisierung des Fußballs geht nicht spurlos an seinem Auftreten vorbei. Sie zivilisiert zugleich. Rassismus und aggressiver Nationalismus, ebenso wie Antisemitismus, Homophobie oder Antiziganismus, stehen der optimalen Verwertung der wahre Fußball im Weg. Auch wenn sich der Tonfall, womöglich nur vorübergehend, des Nationalismus verändert hat, seine wesentliche Funktion, nämlich Affirmation und Aufrechterhaltung der kapitalistischen Gesellschaft, und seine Gefährlichkeit, nämlich sein Umschlagen in aggressiven Nationalismus und Aggressionen gegen als undeutsch wahrgenommene in Wort und Tat, hält auch er aufrecht. Ohnehin ist die Trennung zwischen gesundem Nationalgefühl und krankhaftem, übersteigertem Nationalismus selbst schon Ideologie. Das heißt, sie ist falsches Bewusstsein. Beide sind nämlich prinzipiell dasselbe. Beide basieren auf der Identifikation mit der Nation. Jede positive Bezugnahme auf den eigenen Staat ist bereits Nationalismus und als solcher potenziell gefährlich. Denn in der Identifikation der Einzelnen mit der irrationalen, bloß scheinbar natürlichen Einrichtung der Gesellschaft verbirgt sich stets die Dynamik, die aus friedlichen Fans der Nationalmannschaft den wütenden und gewalttätigen Mob erzeugt. Der Unterschied zwischen gesundem Nationalgefühl und aggressivem Nationalismus ist kein grundsätzlicher. Er ist lediglich ein gradueller, der, wenn es die gesellschaftlichen Umstände erfordern und ermöglichen, umschlagen kann in blanke Gewalt. So gesehen ist Nationalismus Konsens der kapitalistischen Gesellschaft. Das Fußballfeld selbst, ebenso wie die Ränge der Stadien, sind häufig Orte des autoritären Charakters. Autoritärer Charakter bedeutet, konformistisch zu sein, Schuldige zu suchen, auf diese die Schuld am eigenen Elend zu projizieren und die verdrängten und unterdrückten Wünsche und Sehnsüchte, die der autoritäre Charakter an seinen Opfern wiedererkennt, zu bekämpfen, in Wort und Tat. Eigenes, das nicht den Normen entspricht, wird stellvertretend an anderen bekämpft, um sich des eigenen Konformismus und der Zugehörigkeit zum Kollektiv sicher sein zu können. Opfer auf dem Fußballplatz und auf den Rängen sind nicht zufällig Juden, Schwarze, Homosexuelle oder Frauen. Einige Minderheiten wirken auf den autoritären Charakter störend. Sie erinnern ihn an seine eigenen Schwächen und eigene Triebregungen, die er nicht zulassen kann, solange er auf die Identifikation mit der Masse angewiesen ist. Seine psychische Verfasstheit hält ihn davon ab, sich gegen wahre Autoritäten, nämlich unpersönliche Herrschaftsverhältnisse, also gegen Kapital und Staat, aufzulehnen. Stattdessen rächt sich der autoritäre Charakter an Juden, die ihm für Glück und Muße stehen, an Schwarzen, die ihn an Konkurrenz und bloße Körperlichkeit erinnern, an Homosexuellen, die ihn an seine eigene Homosexualität gemahnen. Die gegnerischen Fans und die gegnerische Mannschaft im Stadion werden mit Affenlauten überzogen oder, besonders gängig, als Schwuchtel oder Weichei beschimpft. Kaum eine andere Sportart bietet den Konsumenten eine vergleichbar reichhaltige Auswahl an Feindbildern. Schwule, Juden, Menschen schwarzer Hautfarbe, Bewohner anderer Stadtteile, anderer Städte oder anderer Länder. Gehasst, gemobbt, bekämpft werden kann alles und jeder. Schon bei jedem Fußballmatch jubelt die jeweils einheimische Bevölkerung unter Missachtung des Gastrechts schamlos dem eigenen Team zu, schreibt Adorno 1963. Das Härteideal der bürgerlichen Gesellschaft und der in ihr herrschende Arbeits- und Leistungszwang sind so sehr verinnerlicht, dass keine Abweichung davon toleriert werden darf. Im Kollektiv der Fangemeinschaft werden die realen Schwächen und die reale Ohnmacht der Einzelnen in kollektive Allmacht transformiert. Das aktive Sporttreiben hält zumindest noch körperlich durch zunehmende Selbstbeherrschung und in gewisser Weise durch körperliche Betätigung selbst positive Aspekte für die Einzelnen bereit. Auch wenn, zugestanden, diese durchaus im Interesse der Aufrechterhaltung bestehender Verhältnisse sein können, weil sie, wie bereits ausgeführt, für den Arbeitstag fit machen und sich ihm entsprechend einrichten. Das aktive Sporttreiben hält zumindest noch körperlich durch zunehmende Selbstbeherrschung und in gewisser Weise durch körperliche Betätigung selbst positive Aspekte für die Einzelnen bereit. Zugestanden, auch Sport ist bereits Ablenkung von Sexualität. Und auch Sport wird durchaus im Interesse der Aufrechterhaltung bestehender Verhältnisse betrieben, weil der Sport, wie bereits ausgeführt, für den Arbeitstag fit machen soll und auch ihm entsprechend gestaltet ist. Doch der bloße Sportvoyeurismus ist überwiegend bloße Triebabfuhr, der die Aggressionen der Massen kanalisiert und von den Bestrebungen gegen die eigentlichen Zumutungen ablenkt. Schon auf regionaler Ebene im Amateurbereich, in den Kreis- und in den Bezirksligen, fördert der Fußball nicht die Integration, sondern steht dieser im Wege. Hier wird Soziales oftmals biologisiert. Die Ballverliebtheit und das ineffiziente Dribbling, die Leichtfüßigkeit ebenso wie die Lustlosigkeit aufs Grätschen werden mit dem Mantel der Ethnisierung überzogen. Ist der aus Brasilien stammende Fußballer, auch gerne als Südländer bezeichnet, mit seiner Aktion erfolgreich, liegt es ihm im Blut, dann ist er brillant. Scheitert das Dribbling oder weicht die Effizienz dem als unnötig empfundenen Schnörkel, ist der Brasilianer selbstverliebt, scheinbar narzisstisch und vergisst die urdeutschen Kriterien der harten Arbeit, der Effizienz und der Disziplin. Lässt der Südländer das Grätschen sein, gilt er als faul. Holt der Schwarze nicht das Maximale aus seinem Talent heraus, muss dieser geschliffen werden, bis er zugerichtet ist wie diejenigen, die glauben, über ihn urteilen zu müssen. Menschlichkeit ist dem Fußball fremd. Kunst darf niemals brotlos sein, sie muss in den Dienst des Kollektivs gestellt werden. Nicht körperliche Betätigung ist der sportliche Zweck, sondern kratzen, beißen, kämpfen und siegen. Der Kaiser Franz Beckenbauer persönlich philosophierte 1998 nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft gegen Kroatien, Zitat: Wir haben nie gekünstelt gespielt, das können wir gar nicht. Der Brasilianer macht das ganz anders, der wächst auf mit der Sonne, mit dem Sand, mit dem Ball. Wir, der Deutsche, der hat sich alles erarbeiten müssen. Im Grunde sind der Fußball und sein Umfeld eine männlich geprägte Erscheinung. Daran ändern auch die zunehmenden Zahlen weiblicher Fans wenig. In der männlich dominierten Fußballwelt manifestieren sich zwei Feindbilder, die eng verwandt sind, nämlich Homosexualität und Weiblichkeit. In einer Gesellschaft, die Konformismus honoriert, Nonkonformismus aber mit Ausschluss sanktioniert, müssen eigene Triebregungen verdrängt werden, die den Normen der Leistungsgesellschaft widersprechen. Gleichgeschlechtliche Sexualität wird oft als Perversion begriffen, weil sie keine objektive Funktion besitzt, wie es die Heterosexuelle tut. Das heißt, sie dient nicht der Fortpflanzung und nicht der Erhaltung der kapitalistischen Verhältnisse. Triebregungen, die dem weiblichen Geschlecht zugerechnet werden, wie etwa Schwäche, Ängstlichkeit und Emotionalität, werden verdrängt. Homoerotische Fantasien zusätzlich an denen bekämpft, die homosexuell sind oder als homosexuell gelten. Gleichzeitig jedoch ist der Sportplatz eines der wenigen enttabuisierten Felder, in denen homoerotische Regungen ausgelebt werden können. Sportler reiben beim Jubel ihre nackten Körper aneinander, streicheln sich und küssen sich zärtlich auf die Wangen. Die überwiegend männlichen Zuschauer fallen sich beherzt in die Arme. Wer das für Zufall hält, liegt falsch. Im Fußball manifestiert sich die Ambivalenz des männlichen Verhältnisses zur Sexualität. Im Bewusstsein sind Fußballer und Fans homophob, im Unbewusstsein latent homosexuell. Im Verhältnis zur Weiblichkeit und zur Frau verlängert sich diese Ambivalenz. Vielen männlichen Fußballfans scheinen diese nicht geeignet zu sein, um mit ihnen ein ordentliches Gespräch zu führen oder sich mit ihnen auszuleben. Hierfür eignet sich einzig der Männerabend oder der Fußballnachmittag. Körperlich scheinen die männlichen Fußballfans der Funktion der Sexualität in der warenproduzierenden Gesellschaft gerecht zu werden, nämlich fruchtbar und potent zu sein und Nachwuchs zu zeugen. Körperlich sind sie also heterosexuell. Geistig jedoch können sie ihre Bedürfnisse nur unter Männern befriedigen. Geistig sind sie zutiefst homosexuell. Frauen gelten ihnen nicht als gleichwertige Subjekte, sondern lediglich als Objekte einer genital fixierten Sexualität. Der geistig homosexuelle männliche Fußballfan ist gleichzeitig zutiefst frauenfeindlich, was sich auch in der Begrifflichkeit der Spielerfrau widerspiegelt, in der das weibliche Geschlecht zum bloßen Anhängsel degradiert wird. Die Degradierung des Lustprinzips zur genitalen Sexualität und Fortpflanzungsfunktion, wie permanente Lustverzicht und die Verinnerlichung der kapitalistischen Zwänge in der bürgerlichen Gesellschaft manifestieren sich auf und neben dem Fußballfeld im Verhalten und der Sprache der männlichen Männer. In fast jedem Stadion, egal ob in der ersten oder fünften Liga, ist eine Fangruppe zu beobachten, die sich mit besonderer Hingabe ihrem Verein verschrieben hat, die Ultras. Diese Gruppen haben nichts mit Hooligans gemein, wenn sie auch gelegentlich mit diesen in einen Topf geworfen werden. Natürlich kann manchen Gruppen Gewaltbereitschaft nicht abgesprochen werden. Der deutlichste Unterschied ist in der Abgrenzung aber, dass Gewalt eine Begleiterscheinung sein kann, aber nicht das Ziel eines Stadionbesuchs ist. Ultras fallen auf durch Sprechchöre, Fangesänge, aufwendige Choreografien, bengalische Feuer, ein Fahnenmeer in den Vereinsfarben und Transparente an den Zäunen. Gelegentlich nimmt dies, typisch für Jugendszenen, uniformierte Züge an. Auch die häufige fanatische Identifikation mit dem jeweiligen Verein ist frag- und kritikwürdig. Die Anfänge der Bewegung liegen irgendwo in den 50er Jahren, als in Italien jugendliche Fußballfans begannen, organisiert ihren Verein zu unterstützen. Heute ist dieses Phänomen weltweit anzutreffen. Politisch sind die Gruppen nicht einfach zu fassen. So versteht sich das Kommando Cannstatt, eine Gruppe, die sich dem VfB Stuttgart widmet, als unpolitisch. Der Selbstdarstellung nach ist damit auch ein hohes Maß an Toleranz verschiedener politischer Strömungen verbunden. Andere Gruppen positionieren sich eindeutiger. So treten die organisierten Anhänger des FC St. Pauli mehrheitlich offensiv gegen Rassismus und entsprechende Stimmungen im Stadion auf. Natürlich soll nicht unterstellt werden, dass unpolitische Gruppen entsprechend rassistisch motiviert sind. Ein Grund für eine nicht- oder unpolitische Positionierung von Ultrasgruppen ist der Gedanke, das Spiel oder den Sport freizuhalten von derartiger Unterwanderung. Da die Szene nicht homogen ist, führt dies auch zu Diskussionen zwischen verschiedenen Gruppen. Alle Ultrasgruppen eint ein kritisches Verhältnis zur Vereinsspitze und der ausschließlich monetären Ausrichtung ihrer Lieblingssportart. In der immer stärkeren Kommerzialisierung sehen sie die Gefahr, dass die Fankultur auf der Strecke bleibt und ein Ausverkauf stattfindet. Dazu zählen die Umbenennung von Stadien in Sponsorenarenen, ebenso wie die Verlegung der Anstoßzeiten auf TV-kompatible Zeiten. Für Ultras findet das Spiel im Stadion statt. Repressionen, die sich auch aus der medialen bzw. rechtsstaatlichen Gleichsetzung von Hooligans und Ultras ergeben, werden ebenfalls entschieden bekämpft. Ein beliebtes Mittel, um Einfluss auf die Vereinspolitik zu nehmen, ist die Mitgliedschaft im Verein. So bekommen die Fußballfans die Möglichkeit, auf Versammlungen zu sprechen und gegen ihrer Meinung nach falsche Entscheidungen zu stimmen. Ob die Kommerzialisierung des Fußballs zu stoppen ist, sei dahingestellt. Ultras versuchen jedoch mit viel Engagement, dieser Entwicklung entgegenzusteuern. Das Erstarken der Bewegung in Deutschland seit Anfang der 1990er Jahre spricht für ein größeres Interesse an diesen Themen seitens der Fanbasis. Die Betrachtung einiger nüchterner Zahlenbeispiele hilft, die Bedeutung des Fußballsports als Wirtschaftsfaktor zu verstehen. Die Sports Business Gruppe der Prüfungs- und Beratungsfirma Deloitte befasst sich seit 15 Jahren ausschließlich mit der Beratung und Analyse der nationalen und internationalen Sport- und Fußballindustrie. Die Gruppe veröffentlicht jährlich das Ranking der umsatzstärksten Fußballclubs, die Deloitte Football Money League. Nach der aktuellen Ausgabe der Money League vom März 2010 kommt der spanische Erstligist Real Madrid auf Einnahmen in Höhe von über 400 Millionen Euro. In der Liste der ersten 20 findet sich der FC Bayern München auf Platz 4 mit Einnahmen von 289,5 Millionen Euro. Auf dem 20. Platz steht mit 133,2 Millionen Euro der englische Erstligist Newcastle United. Der VfB Stuttgart wird mit Einnahmen aus der Saison 2008-2009 in Höhe von 99,8 Millionen die magische 100-Millionen-Grenze möglicherweise in der laufenden Saison überschreiten. Grundlage der Aufstellung sind die Einnahmen aus Medienrechten, Spieltagen, Sponsoring und sonstigen Erlösen, wozu zum Beispiel das Merchandising zählt. Da alle großen und auch immer mehr kleinere Vereine als Wirtschaftsunternehmen agieren, ist der Zusammenhang zwischen Spielerfolg und Umsatzsituation simpel. Jedes Ausscheiden, egal ob DFB-Pokal oder Champions League, bedeutet zwangsläufig einen Umsatzrückgang, da entsprechend weniger Heimspiele stattfinden und diese Einnahmen, verteilt auf die genannten Kategorien, wegfallen. Gängige Praxis für Wirtschaftsunternehmen ist auch die Beteiligung an anderen Firmen. So halten zum Beispiel Adidas und die Audi AG jeweils etwa 10% der Bayern München AG. Neue Wege der Finanzierung wollte der Borussia Dortmund Anfang 2000 beschreiten und löste den Wirtschaftsbereich vom Verein. Die Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien ist der Name, hinter dem auch die Idee stand, die Anhänger des Vereins finanziell am Spielerfolg zu beteiligen. Da bei Aktiengeschäften gelegentlich der Gedanke an Alterssicherung eine Rolle spielt, kann nur gehofft werden, dass die Aktieninhaber noch ein langes Leben vor sich oder nur geringe Teile ihres Vermögens in Borussia-Aktien gesteckt haben. Der Ausgabepreis am ersten Handelstag, 31. Oktober 2000, lag bei 11 Euro pro Stück. Am 26.05.2010 ist die Aktie bereits für etwa 95 Cent zu haben. Ein wichtiger Grund für den hohen Finanzbedarf der Vereine sind die Kosten auf dem Transfermarkt für Spieler. Durch den Zukauf von Spielern sind die Vereine und Trainer bemüht, den größtmöglichen sportlichen Erfolg zu erzielen. Klar, dass eine permanente Fluktuation die Folge ist, auch weil Spieler als Arbeitnehmer ein persönliches Interesse an einem hohen Einkommen haben. Im Jahr 2000 wechselte der portugiesische Spieler Luis Figo für 60 Millionen zu Real Madrid. Der gleiche Club holte 2009 Cristiano Ronaldo von Manchester United für 94 Millionen Euro nach Spanien. Der Marktwert der Spieler ist dabei einer ständigen Beobachtung unterworfen und steigt entsprechend mit der Leistung. Der ehemalige Stuttgarter Andreas Hinkel steht derzeit bei Celtic Glasgow in Schottland unter Vertrag. Sein Marktwert wird laut dem Portal Transfermarkt mit 5 Millionen Euro beziffert. Auch wenn die Einnahmen aus den Ticketverkäufen nicht ausreichen, alleine die genannten Summen zu finanzieren, ein kleiner Blick auf den Preis eines Stadionbesuchs. Beim Bundesliga-Erstligisten Werder Bremen bewegen sich die Preise zwischen 11 und 55 Euro. Dies ist auch der ligaweite Durchschnitt. Die Karten für internationale Turniere wie die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika bewegen sich zwischen 20 Dollar für Rollstuhlfahrer bei Gruppenspielen und 900 Dollar für einen Platz in der Kategorie 1 beim Finalspiel. Der Besuch eines Stadions ist laut. Das Geschehen auf den Rängen unterscheidet sich dabei zwischen 5. und 1. Liga nur in quantitativer Hinsicht. Ein Stadionbesuch kann ausreichen, um aus den netten Nachbarn von nebenan einen wütenden Schreihals mit Schaum vor dem Mund und Wut im Blut zu machen. Dinge, die außerhalb des Tempels Stadion verpönt sind oder die sich der Zuschauer nicht traut, werden im Schutz Hunderter, Tausender Gleichgesinnter möglich. Denn die im Alltag aufgestaute Frustration, bedingt aus der Lebenswirklichkeit in der kapitalistischen Gesellschaft, kann hervorragend beim Fußball entladen werden. In systemkonformer Weise bieten 90 Minuten im Stadion die Gelegenheit, große und kleine Sorgen herauszuschreien. Der Schiedsrichter, gegnerische Spieler oder Fans werden stellvertretend für ertragenes Leid beschimpft, erniedrigt und wahlweise vernichtet. Dabei ist die verwendete Sprache beachtlich und erinnert in grotesker Form, schließlich stirbt auf dem Rasen im Normalfall keiner, an militärische Denke. Der Gegner wird geschlagen, platt gemacht oder überrannt. Auslöschen und vernichten sind von kaltblütigen Spielern anvisierte Ziele auf dem Platz. Der Sturm ist immer bemüht, die Abwehr auszuschalten. Publikum, Spieler und Kommentatoren nutzen diese Sprache und verstehen sich gut. Neben dem Inhalt ist auch die Art der Kommunikation eine eigene. Es wird geschrien, gesungen, geflucht, beschimpft und der eigenen Stimmung in hemmungsloser Weise Luft gemacht. Anfeuerungsrufe des 12. Mannes werden als Schlachtrufe bezeichnet, wie auch der 12. Mann gerne als Schlachtenbummler dem Spiel beiwohnt. In den Gemetzeln vergangener Zeiten lernte der Mensch lautstark, sich und anderen Mut zu machen. Dieses Wissen findet seine Anwendung im Krieg und auch im Stadion. Die taktischen Anweisungen des Trainers und das Einfordern einer bedingungslosen Umsetzung durch die Spieler wecken dabei Assoziationen. Die Befehlsstruktur ist hier offensichtlich und sowohl im Training als auch auf dem Platz werden die Kandidaten geschunden. Zugegeben, Sporttrikots sind die schickere Uniform und die meisten Spieler unterziehen sich der Tortur mehr oder weniger freiwillig. Das Wechselspiel von Befehl und Gehorsam im Dienste der Mannschaft ist jedoch nicht zu leugnen. Abspann. Das Stadion am Millerntor, Spielstätte des altehrwürdigen FC St. Pauli, erlebte im März dieses Jahres ein denkwürdiges Spiel. Als Reaktion auf Ausschreitungen beim Auswärtsspiel in Rostock wurde die Zahl der Gästekarten auf 500 reduziert. Unter dem Motto »Kein Beschneiden von Fanrechten« reagierten die Ultras St. Pauli mit einer Publikumsverweigerung. Das Spiel sollte die ersten Minuten vor beinahe leerer Kulisse stattfinden. Die Südtribüne wurde blockiert und ankommenden St. Pauli-Fans der Zugang verwehrt. Dabei ist es nur ein Nebenaspekt, dass sich die Ultras mit Fans solidarisierten, die durch den offenen Rassismus und ein hohes Maß an Gewaltbereitschaft immer wieder auf sich aufmerksam gemacht haben. Überraschend war der Spieleverlauf. Das Fehlen der standardisierten und in Ritualen organisierten Unterstützung durch die Ultras-Fraktion erlaubte den Anwesenden, echte Emotionen zu zeigen. Spielzüge wurden spontan und ohne Vorgaben aus dem Fanblock beantwortet. Der Spielverlauf sorgte zeitweilig für gespanntes Schweigen, um sich im nächsten Moment im lauten Jubel zu entladen. Die Rückkehr der Ultras in ihren Block wurde entsprechend ablehnend kommentiert. Da eine Vielzahl von Besuchern die Atmosphäre als sehr angenehm empfand, dauern die Diskussionen über den Zustand der Fankultur an. Wir hoffen, die Sendung hat Ihnen gefallen. Was muss ich sagen, ja? Ja. Ja. Den Spaß am Fußballspielen und am Zusehen haben wir Ihnen, den Fußballfreunden unter Ihnen, sicher nicht genommen. Wenn Sie sich zu den Fußballverächtern zählen, kennen Sie nun sicherlich einige gute Gründe mehr, dem Fußball und der Fanszene weiterhin mit Ihrer aufrichtigen Verachtung und ostentativer Langeweile zu begegnen. Nach all der Kritik sollten Sie doch nicht vergessen, manchmal ist Fußball einfach nur Fußball. Viel Spaß mit und bei der WM. Das war die Sendung der Gruppe Emanzipation und Frieden in der Inforedaktion im Freien Radio für Stuttgart. Die Beiträge wurden gestaltet und gesprochen von Lilly Tiger, Markus Merceau, Ralf Wilhelm und Paul Walter. Verantwortlich für diesen Sendeplatz sind Barbara Fritz und Ralf Wilhelm. Viel Spaß mit den nachfolgenden Sendungen und bis zum nächsten Mal.